Salve TV ist ein Fernsehsender in Erfurt. Außerhalb der thüringischen Landeshauptstadt würde man ihn kaum zur Kenntnis genommen haben, wenn er nicht seit einigen Wochen den vom russischen Präsidenten bezahlten Sender Russia Today in seiner deutschen Variante ausstrahlen würde, und zwar mit Zustimmung der Landesmedienanstalt. Die hadert inzwischen mit ihrer Entscheidung, wohl auch, weil der Betreiber von Salve TV, Klaus-Dieter Böhm, über die kostenlose Werbung für Wladimir Putin sagt, jeder könne sich seine eigene Meinung bilden. Nun gibt es in Sachen russisch-präsidialer Werbung eine weitere Meldung. Der Guardian in London berichtet von Büchern des Moskauer Verlags Algorithme. Holger Illing, was hat es damit auf sich? Nun, Algorithme ist einer von vielen Verlagen, die in Moskau in gefälliger Weise für den Kreml arbeiten. Er ist natürlich ein unabhängiger Verlag offiziell. Dort gibt es seit einiger Zeit eine Reihe mit insgesamt 20 Büchern, die sich mit Leben und Werk des großen und geliebten Führers Wladimir Putin beschäftigen. Darunter sind viele Bücher, die geziert werden von den Namen ausländischer Autoren. Und einige von denen haben das sehr überrascht zur Kenntnis genommen, denn sie wussten gar nichts davon, dass sie irgendwelche Bücher in diesem Verlag verlegt hätten. Sind die Inhalte der Bücher ausgedacht oder ohne Ansage eingesammelt? Teils, teils wahrscheinlich. Man ist nicht ganz sicher, was in den einzelnen Büchern drinsteht. Aber diejenigen, die ihre Bücher in die Finger bekommen haben, sagen, dass zum großen Teil irgendwie unzusammenhängende Artikel aus den letzten 10 Jahren, Interviews etc. zusammengesammelt wurden und ohne Autorisierung dann zwischen Buchdeckel geklappt worden sind. Und wie hat der Verlag darauf reagiert oder andersherum, wollen die Autoren die Veröffentlichung unterbinden? Die Autoren wollen natürlich die Veröffentlichung unterbinden, denn sie erfolgt natürlich ohne ihre Zustimmung. Der Verlag sagt, man habe den einen oder anderen angefragt, keine Reaktion bekommen, deshalb habe man es einfach gemacht. Wer denn jetzt irgendwie eine Beschwerde hätte, der solle sich melden, man werde schon irgendwie zu einem Übereinkommen kommen. Ist das jetzt ein glatter Betrug oder gibt es in Russland keine klaren Gesetze, die solche Aneignung, die man gemeinhin Copyright nennt, verbieten? Russland gehört auch zu den Unterzeichnern der Berner Konvention, was den Urheberrechtsschutz angeht. Russland hat nominell jedenfalls recht scharfe Gesetze gegen die Piraterie und gegen Copyright-Verletzungen. Allerdings werden die nicht verfolgt und sie werden vor allen Dingen dann nicht verfolgt, wenn sie dem Kreml zunutze sind. Die deutschen Verlage haben da viel, viel Lehrgeld bezahlen müssen, denn es war nicht unüblich, dass man beispielsweise eine Lizenz verkauft hat über den Druck von 5.000 Büchern und dann festgestellt hat, dass irgendwie 50.000 oder 100.000 gemacht worden sind. Deshalb sind die Geschäftsbeziehungen der deutschen Verlage mit Russland in den vergangenen Jahren ziemlich eingefroren. Heißt das, man kann als Verlag aus dem Ausland, aus Deutschland, nur seine Titel zurückziehen? Man kann da nur zugucken? Es gibt keinerlei Handhabe? Es gibt natürlich Möglichkeiten. Zum Beispiel der Tesla Verlag in Nürnberg hat die Copyright-Verletzung seiner Was-ist-was-Serie vor einigen Jahren festgestellt. Man hat daraus die Lehre gezogen, dass man grundsätzlich in Ländern, wo solche Gefahren bestehen, Russland, China und andere, den Druck selber macht. Das heißt, der Partnerverlag in diesen Ländern bekommt überhaupt nicht die Druckunterlagen, sondern der Verlag aus Deutschland liefert komplett das übersetzte, fertige Werk beim Verlag ab. Das sind natürlich keine schönen Sachen. Natürlich, das Verlagsgeschäft ist ein sehr persönliches Geschäft und man schaut immer gerne dem Gegenüber in die Augen und fasst dann Vertrauen oder fasst nicht Vertrauen. Aber bei den russischen Verlagen ist es in den vergangenen 25 Jahren eher so gewesen, dass das Vertrauen, das man gefasst hat, doch sehr oft enttäuscht worden ist. Müssen denn Verlage auch damit rechnen, dass sie, so wie Wladimir Putin es mit Lebensmitteln aus dem Ausland macht, auch irgendwann gar keine Möglichkeit mehr haben, ihre Sachen in Russland zu publizieren unter der Maßgabe, dass sie da so weit wie irgend möglich die Hand drauf haben? Der Kreml guckt natürlich sehr genau darauf, was die russischen Verlage publizieren. Der Kreml weiß ganz genau, wer gefällig ist und wer nicht gefällig ist. Und da werden dann eben auch mal freundliche Deals gemacht. Ein russischer Verlag kauft zum Beispiel ein kritisches Buch über Russland ein zur Übersetzung, veröffentlicht das aber nicht. Es nimmt es also damit vom Markt. Solche Tricks sind auch gang und gäbe. Man muss einfach wissen, dass in Russland der Durchgriff auf die Medien universell ist und kaum ein Verlag, überhaupt ein Medienunternehmen in der Lage ist, gegen die Regierung zu arbeiten, aus Selbstschutz.